Im öffentlich ausgetragenen Kampf um die narrative Deutungshoheit versucht der Herausforderer, diese zurückzugewinnen, indem er für sie damals sogar sein Leben aufs Spiel setzte. Die Selbstdarstellung von Tapferkeit, bei der Regeln wichtiger waren als der Selbsterhalt, zeigte die narrative Autonomie des Gentleman. Den Herausforderer machte sie zum Protagonisten, den Duellanten zum Antagonisten. Damit schaffte der Gentleman laut Appiah auch einen exklusiven Bezugsrahmen zwischen der Ehrenwelt, also einer In-Group, die sich über ihre Überlegenheit zur Out-Group definiert. Das Duell war vor allem auch eine Demonstration des gesellschaftlichen Rangs, denn die meisten adligen Kontrahenten kamen für gewöhnlich straffrei davon, im schlimmsten Falle mit ein paar Jahren selbstgewähltem Exil. So konnte sich das Duell als brutale Praxis noch lange halten, obwohl Argumente und öffentliche Meinung klar dagegen sprachen. Laut dem englischen Philosophen William Godwin bedurfte ein Gentleman großen Mutes, um das Risiko einer sozialen Sanktionierung einzugehen, jedenfalls mehr, als man braucht, um sich der ungenauen Duellpistole eines oft absichtlich daneben zielenden Gegners zu stellen. Was wäre eine heutige Entsprechung zum Duell, zum chinesischen Füßebinden oder zur Sklaverei? Was verdrängen wir mit aller Macht? Welche beschämende Praxis schleppen wir schon viel zu lange wie einen kulturellen Wurmfortsatz mit uns herum? Wovon könnten sich zumindest reiche westliche Gesellschaften befreien, weil sie über genug Ressourcen und Informationen verfügen, um die moralische Revolution leisten zu können? Der massenhafte Fleischkonsum wäre ein Beispiel. Er wird oft mit dem Hinweis auf die individuelle Freiheit verteidigt, so als gäbe es nichts Edleres und Befreienderes, als ein abgepacktes Stück Tier im Supermarkt zu kaufen und zu Hause zu verspeisen. Wir wissen, dass die Fleischindustrie eine der klimaschädlichsten, sozial ungerechtesten, am stärksten subventionierten und damit gesellschaftlich teuersten Branchen überhaupt ist. Ganz abgesehen von der ethischen Frage, ob und wenn ja, unter welchen Umständen man Tiere für unseren Vorteil töten sollte. Wieso also gibt es in Deutschland noch Schweinezuchtbetriebe und Hühnerfarmen, in denen täglich zigtausende Lebewesen gequält, getötet und zu billigen Lebensmitteln verarbeitet werden? Wieso werden diese tierischen Produkte nicht schamvoll unter der Ladentheke gehandelt, sondern von Discounterketten in ihren Werbeheften ganz vorne angepriesen, zum Sonderpreis? Wie anders als mit einem angeekelten »Wie konntet ihr nur denken, das wäre normal«, sollen unsere Enkel einmal darauf reagieren. Eine Denkfigur übrigens, die auch Appiah immer wieder einsetzt, um auf eine prekäre und damit revolutionsreife Moral hinzuweisen.